Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast von René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 9. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der heute garantiert weniger Karma-Punkte gesammelt hat als ich. Mehr dazu später. Hi René. Hallo Stefan. Schön, dich wiederzuhören. Ja, schön, dich wiederzuhören. Eigentlich wollte ich dich oder hätte ich dich ankündigen müssen. Und hier ist der Mann, der donnerstags nie kann und trotzdem da ist. Richtig, richtig. Du hast uns einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht. Ja, musste ich. Es ging leider nicht anders terminlich. Deswegen, also vielleicht auch für die Zuhörer, erstmal herzlich willkommen an euch. Und wir haben ein bisschen umplanen müssen, weil eigentlich hatten wir eine voll durchgeplante Folge Outdoor sozusagen. Genau. Ja. Wo genau verraten wir nicht, weil sonst ist es beim nächsten Mal keine Überraschung. Das heißt, wir wissen zum ersten Mal, was in der nächsten Folge kommt. Das genau, ist schon. Und wer uns fleißig hört, der hat vielleicht eine Vorahnung. Ach so, haben wir darauf schon mal einen Hinweis gegeben? Ja, wir haben es schon öfter mal erwähnt, dass wir das vielleicht mal machen. Ich verrate nur so viel. Ich hoffe, der Tipp ist jetzt Versprich nicht schon dich super. Jetzt nicht. Na, warte mal. Ich verrate nur so viel. Stefan, ich habe ein Vorhängeschloss besorgt. Ah, du willst an irgendeine Brücke gehen und unsere Liebe mit einem Schloss versöhnen. Stefan, ich habe ein Vorhängeschloss besorgt und darauf sind unsere Initialien, ja. Ach, schön. Das wird ein romantischer Podcast. Genau, das lasst euch überraschen. Aber erstmal zum aktuellen Podcast. Richtig. Ja, was ist denn jetzt nur um, also erstmal ganz kurz, du warst wieder mal beim Zahnarzt, nur schnell aufzulösen. Und durch deinen spontanen Zahnarztbesuch war es uns natürlich zeitlich nicht möglich, die Outdoor-Aufzeichnung zu machen. Natürlich gab es noch einen zweiten Faktor, und zwar die Unwettergefahr. Aber bis jetzt haben wir Glück hier in Berlin, ne? Also das hätte uns bis jetzt keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Hat ja schon beim letzten Mal super geklappt. Stefan, bis auf den Faktor Zeit, was hast du eigentlich für ein Problem? Hä, was, wie? Nein, alles gut. Ich habe doch keine Zeit. Ja. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Das ja, dann guck mal in dein Konzept rein und dann kündige doch mal den ersten Punkt an, über den wir heute sprechen wollen. Genau, okay. Wie immer am Anfang unser Housekeeping. Und da habt ihr ja schon im Intro gemerkt, dass eine neue Stimme zu hören war. Ja, an dieser Stelle erstmal danke an die alte Stimme. Ja, genau, danke an Nadja. Aber Nadja wird ja trotzdem uns ab und zu nochmal begleiten, denke ich. Privaten Gründen mussten wir Nadja leider ersetzen. Was? Nein. Nein, das ist natürlich nur Spaß. Also, wenn ihr übrigens euren Beitrag dazu mal leisten wollt, ich weiß gar nicht, ob wir dazu schon aufgerufen haben, dann immer her damit, nehmt mit eurem Handy oder was auch immer ein kurzes Audio-File auf, in dem ihr sagt, und hier ist der Mann, der donnerstags immer keine Lust hat und dann trotzdem in der Sendung auftaucht. Hallo Stefan. Ja, seid einfach kreativ, ne? Also, wie gesagt, man kann es ganz simpel machen, indem man sagt, hier, jetzt viel Spaß mit dem Podcast, mit René und Stefan, aber lasst euch einfach was einfallen. Und ihr könnt da gerne eine persönliche Message unterbringen und wenn es Werbung ist, die länger als 30 Sekunden dauert, dann schneiden wir es raus. Also von daher, wir haben es in der Hand, ja, ihr genau. Habt auch ein bisschen in der Hand. Und denkt dran, wenn ihr uns was schickt, dann erlaubt ihr uns, das auch zu senden. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber wir haben natürlich noch ganz vergessen, also unser heutiges Intro oder das Jingle, das kam von Maya. Und Maya kenne ich persönlich und sie kommt aus der französischen Schweiz. Aha. Deshalb hat sie so einen schönen französischen Akzent. Genau, den französischen Akzent hat man gehört, ja. Ja, ne? Deswegen herzlichen Dank an Maya. Genau, merci beaucoup, und, Maya. Bitte jetzt auf Französisch, René. Weiter. Da hört es dann schon auf. Ça va, Maya? Ja, sie kann jetzt leider nicht antworten. Ach so, ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Ich mache das noch nicht so lange. Genau. Also ein dickes, fettes Merci an Maya, genau, für diese tolle Ankündigung, die mir noch besser gefallen hat als deine, Stefan. Als meine? Ja, na, als deine jetzt eben. Ach so, ja, kann ich verstehen. Ist ja alles besser, was nicht von mir kommt. So ungefähr. Gut. Dann haben wir noch ein Feedback, sehe ich hier gerade. Da war ich ziemlich überrascht. Und zwar hat der Adrian geschrieben, dass er uns immer zum Einschlafen hört. Der Adrian Man muss hört dazu uns sagen, zum Einschlafen? Adrian ist Schüler. Aha. Ja. Das fand ich, da war ich sehr überrascht und fand ich eine super Sache, dass er mir das geschrieben hat. Und ja, ich glaube, er kann viel über Berlin dann auch gelernt haben oder lernen, wenn er die fleißig weiterhört. Okay. Da wird unser Bildungsauftrag mal umgesetzt. Interessant. Interessant. Ja, interessant. Also, ihr seht, es gibt Feedback. Oh, was sehe ich denn hier? Da steht da noch ein Feedback auf meinem Zettel. Ja, einer unserer langjährigsten Hörer hat sich zu Wort gemeldet. Und zwar, die guten alten Zeiten. Der verfolgt uns quasi schon, aber das klingt voll negativ. Das war jetzt unglücklich formuliert. Der verfolgt uns schon ziemlich lange. Und zwar, ich glaube, seit 2005. Ein alter Weggefährte. Quasi. Und jetzt muss ich selber nochmal gucken, was er geschrieben hatte. Also es ging es? Ach, es ging um die Akustik in dem Außenpodcast. Und zwar ganz konkret darum, dass die Akustik ein bisschen schlecht war. Also zumindest von dem, der nicht das Mikro hielt. Das haben wir uns zu Herzen genommen, das werden wir beim nächsten Mal beachten. Ja, ist halt ein bisschen was anderes, als hier ein festes Mikro vor der Nase zu haben. Aber versprochen, das werden wir für die nächsten Male gut geklärt haben, damit ihr keines unserer Worte verpasst. Wir haben natürlich alles dran gesetzt, dass ihr jede Stelle super hören könnt, aber natürlich ist es natürlich was anderes, wie René schon meinte, wenn man draußen ist. Und die nächsten Podcasts, da werden wir wirklich noch mehr drauf achten. Und da wird die Qualität wahrscheinlich auch noch besser. Ja, da hat Stefan technisch auch ganz, ganz toll ausgebessert, muss man auch dazu sagen. Die Ausgangsqualität war nicht ganz so gut. Es hat aber verdammt viel Spaß gemacht. Ich hätte am liebsten vielleicht noch 5 weitere Geocaching-Podcasts gemacht, also hoffentlich konnten wir euch da ein bisschen auch anregen, das selber mal auszuprobieren. Und René, ich muss dir was sagen. Mittlerweile habe ich auch einen Account fürs Geocachen. Tatsächlich? Ja. Und ich habe mal so ein bisschen geschaut hier in der Gegend, aber hier waren nur so ein paar Rätsel-Caches. Die waren mir für den Anfang zu kompliziert. Da muss ich mich erstmal genauer mit beschäftigen. Aber du hast genau das geschafft, was du erreichen wolltest. Du hast die Lust aufs Geocaching geweckt. Na? Da bist du baff, jetzt hast du gar nichts mehr. Ja, nee, ich wollte, warte mal ganz kurz, Stefan, kleine Sekunde. Die letzten Worte waren, da hast du die Lust zum Geocaching geweckt. Ich muss mal kurz was gucken. Ja. Das ist jetzt live. So, da bin ich wieder. Ja. Ja, wo hast du, René? Ihr habt es nicht mitgekriegt. Ich hatte gerade eine kleine Unterbrechung herbeiführen müssen, weil ich eine Tür klappen hören habe, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich alleine bin. Jetzt muss ich nur mal gucken gehen. Ja. Nicht, dass mir einer von hinten mit der Keule auf den Kopf haut. So. Na gut, dann hätten wir ja zur Not Beweismaterial für die Polizei dann. Das wäre ja gut, weil das Mikro ja lief. Ja, gut. Aber zurück, genau. Also du hast einen Geocaching-Account, super. Das heißt, wir können demnächst gemeinsam auf die Suche gehen? Das werden wir bestimmt mal machen. Ja, cool. Ja, das finde ich super. Und ich hoffe, dass du nicht der Einzige warst, der sich da so einen Account geholt hat. So, jetzt wollte ich mal kurz gucken, was Peter, der hat ja noch einen Beitrag dazu geleistet. Ich hoffe, es ist für ihn okay, dass wir ihn beim Klarnamen nennen. Genau, er hatte nämlich noch, erzählt, dass er Kescher-Runden gemacht hat, die halt mehr als die paar pupsigen, weiß ich nicht, wie viel Geocaches ich da bisher hatte, 10 oder sowas. Ich glaube, das ist ja alles kompliziert mit der Technik. Was schrieb er denn, der Peter? Der Peter schrieb... Also wir können mal vorne wegnehmen, also Feedback geht natürlich wie immer an unseren Instagram-Account unter podcast.iidi, irgendwas ist doch immer, dafür steht es iidi. Oder über Twitter könnt ihr das machen an, jetzt muss ich überlegen, @podcast_iidi. Korrigier mich, René, wenn ich falsch liege. Twitter, genau, Unterstrich und den ganzen Punkt, ja. Und ansonsten per E-Mail an podcast@juba.de. Ja. Genau, und der Peter hatte noch gefragt, ob man unsere alten Folgen noch irgendwo hören kann. Also das von der ersten Staffel. Genau, die von der ersten Staffel, die jetzt also mehr als 8 Jahre her sind. Und da muss man sagen, ja, das geht. Aber wir haben es nicht wirklich eingerichtet, dass ihr die irgendwo abrufen könnt. Wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt uns einfach, vielleicht lassen wir uns dann mal dazu durchreißen, dass wir die irgendwie beziehbar genau, machen. Wäre eine Möglichkeit, genau, wenn wir mal viel Zeit haben, denn das muss ja erstmal irgendwie alles wieder hochgeladen werden und irgendwie verfügbar gemacht werden. Also sie sind hochgeladen, es ist halt nur ein bisschen komplizierter ranzukommen. Ja, er schrieb, schade, dass es die alten Folgen nicht mehr gibt. Aber Peter, da kann ich nur sagen, mach dir keine Hoffnung, da ist auch René mit dabei. Also. Achso. Nein, ich habe tatsächlich Folgen gehört, wo du oder ich nicht mit bei waren. Ja, sowas gab es auch. Ja, es gab ja Urlaubsvertretungen, ne? Und da haben wir wunderbare Vertreter gefunden. Das wird bestimmt auch in dieser Staffel irgendwann mal soweit sein. Ja, das wird uns wahrscheinlich irgendwann blühen. Die Befürchtung habe ich leider auch, genau. Ja. Aber keine Sorge, bis es soweit ist, haben wir dafür auch schon eine Lösung gefunden. Genau. So, das war das Feedback zu der Audioqualität, das ist einfach im Auge behalten, weil ich bin auch ein Freund der Außenaufnahmen, jetzt zumindest im Sommer. Das können wir gerne tun und das werden wir auch tun beim nächsten Mal schon. Und genau, die alten Folgen, wenn ihr die hören wollt, dann sagt uns einfach mal Bescheid. Wenn uns mehr als drei Leute nerven, dann finden wir dann einen Weg. Das klingt jetzt aber so ein bisschen, Nein, ja. Auf jeden Fall wäre es ein Erlebnis, wenn man die alten Folgen mal wieder hören kann, genau. Ja. Dann haben wir hier noch ein Stichwort YouTube-Teaser. Ah ja, genau. Also wir haben, ich finde natürlich noch was anderes. Wir sind ja ein Audio-Podcast und wir hatten überlegt, ob wir auf YouTube gehen oder nicht. Wir haben uns dagegen entschieden, weil es macht keinen Sinn, ein Audio-Medium auf eine Videoplattform zu stellen. Und jetzt hat sich aber, manchmal ergeben sich Dinge so, die Teaser, die auf Instagram laufen, die sind zum Teil mit kleinen Videoschnipseln versehen. Also das haben wir beim letzten Mal jetzt ein bisschen intensiver gemacht. Da gibt es, glaube ich, 8 Teaser, wo man mal in die Folgen reinhören kann. Und das bei den Aufzeichnungen entstandene Videomaterial, ihr habt es ja sicherlich gehört, dass die Kamera da gelegentlich mal mitlief. Das ist halt da drin verwurstet. Und so hat sich ergeben, dass jetzt die Idee aufkam, diese Videoteaser einfach bei YouTube abzulegen. Genau, auch da ist es so, wie man da direkt hinkommt, da gibt es keinen sauberen Weg. Ihr müsst bei YouTube einfach mal suchen nach irgendwas, ist doch immer Podcast oder so. Vielleicht findet ihr da was und wenn nicht, dann schickt uns einfach eine Nachricht. Wir überlegen noch, wie wir das irgendwie für euch zugänglich machen, damit nicht nur die Instagram-Nutzer und die YouTube-Nutzer was davon haben, sondern dass ihr da auch irgendwie raufkommt, wenn ihr keins der beiden Netzwerke benutzt. Und wir werden beim nächsten Mal dann auch, also bei dieser Ausgabe jetzt wird sich an Videomaterial wahrscheinlich nichts ergeben, aber warte mal, ich kann mal ein Video von mir machen schnell. Warte, ja, ich würde auch gern, aber ich hätte ja gern den Typen mit der Keule oder so, aber das hat es ja nun erledigt. Es hat sich irgendwo versteckt hier, ich weiß es nicht. Genau, also wie gesagt, YouTube, eine weitere Möglichkeit, sozusagen an die Teaser zu kommen. Das ist ein Experiment und wir gucken mal. Genau. Und noch eine aktuelle Info, können wir sagen, was wir neulich festgestellt haben, und zwar Google Podcast. Als wir das eingerichtet haben, musste man zwangsläufig die App installieren. Aber mittlerweile haben wir gesehen, Google Podcast läuft auch auf normalen Browsern. Also könnt ihr auch am Computer nutzen. Genauso wie es bei iTunes ist. Oder René? Bei iTunes kann man da die ganzen Folgen hören oder sind es nur Vorschauen? Bei iTunes? Da kann man, also man kann die am Rechner hören. Oder man synchronisiert halt mit seinem Telefon und dann hat man sie auf dem Handy, ja. Oder man macht es komplett ohne Computer. Das ist auch der Weg, den ich euch empfehlen würde. Guckt in euer Handy. Mobil. Ja, genau. Und dann abonniert den Podcast, dann kriegt ihr die Folge immer aufs Handy und dann könnt ihr sie hören, wann ihr wollt, könnt unterbrechen zwischendurch. Ich nutze das auch ganz intensiv mit vielen anderen Podcasts und das ist schon eine tolle Sache. Auf jeden Fall. Na gut, genug zum Housekeeping, würde ich sagen. Na, vielleicht noch zum Hören des Podcasts, vielleicht ein paar Anregungen, wo man den Podcast hören kann. Ne? Also wenn ihr einen Hund habt und Gassi geht, dann könnt ihr euch den anmachen. Wenn ihr joggen geht. Wenn ihr joggen geht, könnt ihr euch anmachen. Wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, dann im Auto vielleicht über Lautsprecher, ansonsten wenn ihr mit der Bahn unterwegs seid, über Kopfhörer. Wenn ihr S-Bahn-Fahrer seid, dann ist es auch eine gute Variante, das Mikrofon für die Durchsagen in den Zug einfach mal gedrückt zu lassen, damit eure Fahrgäste auch ein bisschen Unterhaltung haben. Finde ich gut. Das wäre so jetzt der Pro-Tipp. Super Idee, muss ich sagen. Ja. Also das machen nur die Profis. Ne? Das machen nur die Profis. Und das macht man auch nur in Berlin. Genau. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt einer macht. Eine andere Sache, die wir noch haben, die läuft auch nur auf Instagram und Twitter, sind so ein paar kleine Berlin-Quiz. Kann ich euch auch gerne sehr ans Herzen legen. Wenn ihr ein bisschen gucken wollt, wie gut ihr euch in Berlin auskennt, dann schaut da mal rein. Da wird da mal so eine kleine Collage veröffentlicht und dann könnt ihr euch überlegen, wo dieser Ort sich wohl befindet. Ja, da könnt ihr euer Wissen testen. Finde ich eine super Sache, René. Ich bin da immer fleißig mit dabei beim Raten. Und wie sind da deine Quoten? Und manchmal ist es richtig schwer, muss ich sagen. Findest du? Ja, siehst du, ich denke, manchmal ist es schon fast zu leicht. Nee, unterschätzt es nicht. Okay, siehst du. Aber ich glaube, dann, wenn man es dann erraten hat, dann hat man einen neuen Ort kennengelernt und vielleicht ja auch die Motivation, sich diesen Ort einfach mal in echt anzugucken. Weil all diese Orte, das die da so gezeigt Fall. Werden, sind wirklich sehr empfehlenswerte, ja, zum Großteil Sehenswürdigkeiten hier in Berlin. Ja, es sind, wie gesagt, auch super Anregungen. Ne? Also gehört schon dazu zu Berlin und das ist ja auch unser Ziel, dass man bestimmte Orte, die vielleicht mehr oder weniger bekannt sind in Berlin, dann auch ein bisschen vorstellt und je nachdem, wo man herkommt, kennt man die wahrscheinlich oder kennt sie nicht. Ja, und da möchte ich gleich einen Tipp geben für die unter euch, die jetzt vielleicht einen Berlin-Besuch planen oder in Berlin leben. Die Reichstagskuppel, die kann man sich ja kostenfrei angucken. Das ist jedoch so, dass man dafür eine Anmeldung machen muss. Das läuft übers Internet. Ist ganz unkompliziert. Hört sich total kompliziert an. Und der Aufwand, den man da betreiben muss, der lohnt sich ehrlich gesagt auch. Ich habe jetzt die Webseite nicht parat, aber da muss man mal googeln. Wir verlinken es wahrscheinlich auch in den Shownotes, wenn wir die Seite dann finden, unter podcast.juba.de. Also ihr guckt nach Reichstagskuppel oder so, dann kommt ihr auf so ein Formular und da müsst ihr irgendwie 3 Wunschtermine angeben, euren Namen eingeben und dann bekommt ihr danach eine Bestätigungsmail, dass eure Anmeldung entgegengenommen wurde, ne? Und die Termine werden dann eben berücksichtigt. Also bei mir hat es auf Anhieb geklappt, den Wunschtermin den Reichstag besuchen zu dürfen. Ja, und das Ganze ist kostenlos und dann geht's halt. Ich glaube, man steht nicht mal doll an. Also wenn man zu seinem Termin da ankommt am Reichstag, das sieht zwar mal aus, als wenn man da lange Schlangen hat, aber ich glaube, das war jetzt Maximum von einer Viertelstunde, was man gewartet hat. Eine Sicherheitskontrolle ist natürlich, in der man sich komplett nackt ausziehen muss. Nein, das ist natürlich nur ein Spaß. In der Sicherheitskontrolle braucht man nur hier durch so einen Pieper durchgehen. Wie am Flughafen. Wie am Flughafen, genau. Und dann fährt man mit dem Fahrstuhl im Reichstag bis nach oben und nimmt sich auf jeden Fall einen kostenlosen Audioguide, stöpselt sich den in die Ohren und geht diesen Spiralgang in der Kuppel bis nach oben und auf dem Weg dahin wird automatisch dann immer durch den Guide Informationen gegeben aufs Ohr. Ja, außerhalb dieser Kuppel auf dem Dach des Reichstages hat man auch eine super Sicht über Berlin, also wirklich nach allen Himmelsrichtungen. Und auch da kann man so ein bisschen für sich raten, welche Gebäude man in Berlin denn kennt. Ne? Wenn man sich am Eingang so einen Flyer mitnimmt, dann hat man gleich noch zur Kontrolle oder eben auch zur Wissenserweiterung die Bezeichnung der Sehenswürdigkeiten, die da zu entdecken sind. Und man darf sich in Berlin nicht wundern, es gibt tatsächlich das ein oder andere Gebäude, was durch den Guide angekündigt wird und man sucht sich einen Wolf. Das liegt einfach daran, dass in Berlin so viel gebaut wird, dass tatsächlich im Fall des Hamburger Bahnhofs, das kann ich schon mal sagen, da wurde einfach ein Haus davor gebaut mittlerweile. Das heißt, wenn der Guide dann sagt, so, wenn Sie hier rausgucken, sehen Sie den Hamburger Bahnhof mit seinen 2 tollen Türmen. Also wenn man den nicht findet, dann liegt es nicht daran, dass man zu blöd ist, sondern dann liegt es einfach daran, dass tatsächlich ein Haus davor gebaut worden. Genau. Und der Guide nicht aktuell informiert ist. Und der Guide, also der Guide ist ja, das ist eine Stimme, ne? Das ist ein Gerät. Ja, der ist nicht auf dem neuesten Stand. Sehr, sehr empfehlenswert. Ich würde es sogar noch ein zweites Mal machen. Und ich würde auch mal in so eine, also ich war schon mal, ich glaube, wir waren sogar zusammen, Stefan, in so einer Plenarsitzung. Ja, oder wie immer man das auch nennt. Das war noch zu Berufsschulzeiten, ja, glaube ich. Das ist schon so lange her. Ja, und da wurden wir sogar auf Phoenix gezeigt. Richtig, also wer mal in Phoenix gesendet werden will, die übertragen nämlich manchmal aus dem Bundestag. Genau. Dann kann man sich da ins Publikum setzen, in der Loge quasi. Also man sitzt da erhöht und kann das verfolgen, das ganze Geschehen ist dort. Na, und du sag mal, weißt du, ob das wirklich so ist? Also was ich gesehen habe, da waren drei Türen, die aus diesem Saal hinausführten und über den Türen... Für den Hammelsprung. Für den Hammelsprung ist das doch. Welchen Hammelsprung? Kennst du ihn nicht? Nee. Na, ist doch bei Abstimmungen. Ja, genau. Der und nennt da sind sich drei Türen. Und das wollte ich gerade sagen. Da, die eine ist ja, die andere ist nein und die andere ist Enthaltung. Ist das wirklich so, dass die Leute beim Rausgehen ihre Stimme abgeben und gezählt werden? Ja, so kann ich mich erinnern. Ich glaube, es heißt Hammelsprung. Aha, das ist ja interessant. Da habe ich, ja, also war ich total überrascht. Das Blöde ist ja halt nur, dass man dann gar nicht das Ergebnis erfährt. Es sei denn, man geht als Letzter, oder? Ach nee, ich glaube, das wird gar nicht gezeigt, sonst könnte man es ja manipulieren, ne? Das weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Aber man kann auch gucken, durch welche Tür viele Leute gehen. Ja. Ja, also letztendlich muss ich mal gerade mir selbst auf die Schulter hauen. Da hat der Leistungskurs politische Weltkunde ja doch was gebracht. Ja, gut. Jetzt, dein Lehrer hat damals schon gesagt, Stefan, du wirst irgendwann mal eine Podcast-Folge haben, wo du von deinem Gesprächspartner über die Situation im Reichstag befragt wirst. Ganz genau. Und heute ist es soweit. Ja, danke, lieber. Wie heißt der? Was für ein Fach war das? Politische Weltkunde. Danke, lieber politische Weltkunde-Lehrer, dass du den Stefan... Lehrerin. Nee, warte. Ja. Danke, liebes politisches Weltkunde-Lehrendes. Man sagt doch jetzt so, ne? Man darf doch nicht mal Lehrerin und Lehrer... Ach so, genderneutral meinst du. Lehrende. Ja. Also der Lehrer, dann darf man der Lehrende sagen? Das Lehrende, was dich in politische Weltkunde weitergebildet hat, hat einen sehr guten Job gemacht. Ja. Haben wir das auch geklärt? Genau, ich grüße Frau Winkler ganz herzlich. Ja, auch schöne Grüße von mir, unbekannterweise. Sehr schön. Einen anderen Berlin-Tipp habe ich auch noch. Sorry, wenn ich jetzt hier so rausrotzen muss, aber ich weiß, dass wir thematisch ein bisschen dünn aufgestellt sind. Unser Konzept wird immer dünner. Immer ignorierter, ne? Aber das ist okay, da kann ich... Genau, eigentlich war das heute der Podcast über die Katzenbabys, aber die müssen warten. Nein. Ganz kurz der zweite Tipp noch. Für die unter euch, die Kinder haben, ist, weil ja die Sommerferien jetzt vor der Tür stehen, also die sind für euch jetzt, glaube ich... Die stehen nicht vor der Tür, die sind die, die laufen jetzt aktuell am Tag unserer Aufzeichnung, also heute am... Welches Datum haben wir eigentlich? Heute ist Donnerstag, der 20. Juni. Heute haben die Sommerferien begonnen. 6,5 Wochen Ferien für Berlin und Brandenburg. Genau, 100 Tage, glaube ich, ne? Nee, niemals, oder? 100 Tage sind doch 3 Monate. Jetzt habe ich mich irreleiten lassen von dem, worüber ich gerade reden wollte, über den Ferienpass. Und der Ferienpass, der bietet nämlich 100 Tage tolle Sachen für Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren. Der kostet irgendwie 9 Euro und mit diesem Ferienpass kann man, was eine ganz tolle Sache bei den Temperaturen jetzt ist, kostenlos in alle Berliner Bäder, egal ob Freibad oder Hallenbad, einmal am Tag kostenlosen Tagesaufenthalt quasi. Das ist eine tolle Sache. Das ist Sache. Ein sehr, sehr guter Tipp. Ich finde den Fanpass super. Der hat noch viele andere Sachen drin, also Museen ohne Ende, dann zum Teil auch, dass die Eltern mit profitieren. Also ich würde sagen, gute angelegte 9 Euro und ansonsten, wenn man es jetzt nicht nutzt, dann ist es halt eine gute Spende für die Leute, die sich darum kümmern, genau sowas möglich zu machen. Gleichzeitig gibt es ja auch immer einmal im Jahr, ich glaube Ende des Jahres, gibt es immer den Familienpass. Ne? Den gibt es auch, ganz viele den gibt's auch. Vergünstigungen für diverse Attraktionen, ob es nun Museum, weiß ich, Schwimmbäder oder Kinos, alles Mögliche ist da drin. Auch immer eine gute Investition. Genau, und dann noch. Und ein schönes Geschenk immer. Das stimmt, das ist auch eine gute Idee, ja. Ja. Gibt es zum Kindertag, da freuen sich die Kinder. Nee, die andere, wenn wir schon mal bei Empfehlungen sind, die andere Sache, wer jetzt Berlin noch ein bisschen, ein paar Berlin-Attraktionen mitnehmen möchte und sich jetzt keinen Familienpass oder Fanpass holt, dem sei ans Herz gelegt, diese Kombikarten, die Berliner Attraktionen wie Madame Tussauds, Little Big City, ich weiß gar nicht, wer da noch alles mit drin ist, Berlin Dungeon. Sea Life vielleicht? Sea Life, ja, genau. Also wenn man da so eine Kombinationskarte holt, ich glaube, Eintritt ist in der Regel bei diesen Attraktionen um die 20 Euro pro Person, ja, was wirklich ordentlich ist. Also das ist schon, ich finde es eine... Gerade wenn du mit der Familie kommst. Dann, ja, ne? Also ich finde es einen ziemlich fetten Beitrag, ne, auch so als Einzelperson, 20 Euro für so eine Attraktion. Hat schon in sich. Aber wenn man so ein Kombi-Ticket holt, dann bezahlt man, glaube ich, 25 Euro, also so in dem Dreh, und kann dann zwei Attraktionen wahrnehmen. Und das nicht an einem Tag, sondern die eine dann und die andere später. Das heißt, man geht den einen Tag in Madame Tussauds und ich glaube, man hat Zeit, 120 Tage, um das einzulösen, bin mir nicht ganz sicher. Ja, und dann geht man eben das andere Mal in, keine Ahnung, Little Big City oder was auch immer man sich dann noch gerne angucken möchte. Das ist dann schon eine ordentliche Ersparnis, ne? Das definitiv, lohnt sich dann wirklich. Ja, ja, das ist ja auch mal ein Tarifdschungel bei diesen Geschichten. Also geh mal auf eine Webseite von irgendeiner Attraktion. Auch der Fernsehturm, der, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, da jetzt nicht mit drin in diesem Paket, aber der kostet, glaube ich, auch 20 Euro oder so. Also die Preise sind schon ordentlich, ne? Ja, aber es wird einem ja auch viel geboten. Muss man natürlich auch immer dagegen sagen, ne? Na, ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Es gibt aber auch viele Sachen, die sind unheimlich günstig. Also das Technikmuseum hier am Gleis Dreieck ist da sehr empfehlenswert. Da kriegt man für ein Appel und ein Ei eine Riesenausstellung mit über verschiedenste technische Themen, ne? Also Fahrzeuge, Kommunikation, Telefon und sowas. Und das ist ein Riesenareal. Und ich weiß gar nicht, was man da mittlerweile bezahlt, aber das ist deutlich günstiger gewesen. Wobei man ja sagen muss, also da ist ja die Stadt Berlin auch dran. Es gibt ja Pläne, ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon durchgesetzt wurden, ob die schon beschlossen sind. Es soll ja zukünftig jeden Sonntag oder einmal pro Monat an einem Sonntag sollen verschiedene Museen ja kostenlos zu besichtigen sein. Ist das nicht die lange Nacht der Museen? Nee. Nee, das ist wieder ein anderes Event, aber ist so das Vorhaben, ne? Dass man irgendwie kostenlos auch in Museen gehen kann zu gewissen Zeiten. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und was natürlich noch interessant ist, weil du gerade gesagt hast, Ferienbeginn, wenn man jetzt schon mal ans Ferienende denkt, ab nächsten Jahr fahren Schüler in Berlin, Brandenburg kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, das finde ich auch mega. Unter gewissen Voraussetzungen natürlich, ja. Ne, warte mal, was sind denn da für Einschränkungen? Ich glaube, C ist nicht mit drin, das darf nur innerhalb des S-Bahn-Rings, also A und B, ne? Bin mir gar nicht so sicher. Bis jetzt war es ja auch so, dass man unter gewissen Voraussetzungen irgendwie bestimmte Schülertickets auch umsonst gekriegt hat. Da geht es, glaube ich, auch um Wohnort und Schulentfernung, irgendwie sowas. Details könnt ihr natürlich auf den Seiten der Verkehrsunternehmen Berlin und Brandenburgs lesen. Aber das ist natürlich auch eine Errungenschaft. Richtig, eine super Sache, weil Mobilität erzeugt halt auch eine ganze Menge, also das vergrößert so dermaßen das Umfeld und die Möglichkeiten, irgendwas zu sehen, was zu erleben. Ne? Also ich glaube, wir hatten schon in einer der letzten Folgen, dass es tatsächlich Menschen und Kinder, also Menschen und Kinder sind dasselbe, dass es große und kleine Menschen gibt in Berlin, die noch nie am Alexanderplatz gewesen sind, ne? Die halt einfach nur ihr Kiez kennen und mehr nicht, die da einfach nicht rauskommen. Und nicht da rauskommen, ja. Weil so eine blöde Fahrkarte einfach mal 3 Euro kostet. So ist es, ja. Ne? Ist natürlich auch ein Witz. Gibt halt, ne? Aber es gibt viele Familien, die sich das nicht leisten können. Ne? Ja, oder vielleicht auch nicht leisten wollen. Ne? Und da muss man sagen, mit dieser kostenlosen Schülerkarte, die muss man tatsächlich anmelden. Also die kriegt man nicht einfach so. Also man muss sich die Karte aktiv holen. Ist natürlich auch nochmal eine Hürde. Aber mit dieser kostenlosen Schülerkarte gibt es ja keine Ausreden mehr. Genau. Wer natürlich jetzt schon die Schülerfahrkarte hat, der braucht eigentlich nichts tun, glaube ich. Ja. Der wird automatisch auf das Kostenlose umgestellt. Aber das nur mal so am Rande eine tolle Sache. Also man sieht, da bewegt sich auch was in Richtung Mobilität. Und also da trifft es, glaube ich, auch die Richtigen. Na? So, René, was machen wir jetzt? Na, dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich mal jetzt mit dem Housekeeping durch. Ja, das war ein langes Housekeeping. Ja gut, das letzte war jetzt nicht unbedingt mehr Housekeeping. Dann kommen wir zum Thema der heutigen Sendung. Und zwar ist das Thema der heutigen Sendung... Wollen wir das schon? Na, hast du noch was? Ich muss noch ein Thema einschieben unbedingt. Na, ja. Ich habe ja am Anfang meinen einleitenden Worten habe ich ja von Karma gesprochen. Ah ja, richtig. Vielleicht hast du es gehört. Genau, weil ich habe heute auf dem Weg nach Hause was absolut Dramatisches erlebt. Nein. Und zwar, also ich kann vorweg sagen, es gab ein Happy End. Alles gut. Und René, vielleicht kannst du dir das auch bildlich vorstellen. Ich versuche es. Wir versuchen, Stefan, wir versuchen uns das jetzt alle zusammen bildlich vorzustellen. Du müsstest es natürlich nehmt entsprechend euch an die Hand und dann, ja. Also ich stehe wie immer am Alexanderplatz auf dem U-Bahnhof, warte auf meine U-Bahn. Warte, soll ich die Geräusche machen? Der Zug fährt ein. Natürlich steigen da ganz viele Leute aus, weil es ja Endstation ist. Und natürlich passiert das, was nur sehr selten passiert. Irgendwie ein junges Mädel mit Brille irgendwie wird von einem Mitmenschen, sage ich jetzt mal, unbeabsichtigt irgendwie gestoßen oder irgendwie der Ellenbogen im Gesicht im Gedränge. Und was passiert? Die Brille fliegt natürlich runter von der Nase. Und wie es der Zufall so will, der U-Bahnhof ist riesengroß, aber natürlich fällt die Brille genau in die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante ins Gleisbett. Da standen wir erstmal da. Und natürlich ist es alles kein Beinbruch, aber die junge Dame meinte, sie sieht jetzt nichts mehr. Das ist natürlich doof. Und da hast du gesagt, hab keine Angst, holde Maid, ich werde dir helfen. Warte mal, das war Variante 1, Variante 2. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, welche, nein. Warte, Variante 2 war, du hast sie geschubst und hast gesagt, so, jetzt bist du bei deiner Brille. Du bist echt gemein, René. Das ist Variante 3, dann sag uns mal, was Variante 3 war. Naja, wir haben natürlich überlegt, was machen wir, ne? Und netterweise, weil ja der Zug dort endet und in die andere Richtung zurückfährt, kam irgendwann natürlich auch der Zugführer vorbei und den haben wir gefragt, was können wir jetzt machen? Der war total nett und meinte, ja, klingelt doch mal an der Infosäule, dann kommt bestimmt jemand vorbei und dann gucken wir mal. So, haben wir es gemacht. Ich habe natürlich gedacht, Mensch, wenn die nicht gucken kann, die Dame, dann rennen wir doch mal oder gehen wir doch mal gemeinsam zur Säule, haben da geklingelt, hat ein bisschen gedauert, fand ich auch interessant, wusstest du, wenn du auf der an dieser Säule, wo man Notrufe und Infos erfragen kann, dass man, wenn man sich mit der Gegenseite unterhält, wird man teilweise unterbrochen mit der Ansage, dass ein Notruf dazwischen kommt. Ach so? Nee, habe ich noch nicht. Weil vielleicht jemand auf einem anderen Bahnsteig den Notruf gedrückt hat. Okay. Fand ich sehr interessant, habe ich so noch nicht erlebt. Aber alles gut, der war auch total freundlich, der Mitarbeiter in der Zentrale und meinte, er schickt jemand vorbei. Das Coole ist, es sind ja überall Kameras, das heißt, er weiß ja auch sofort, wo wir sind. Also ein bisschen gewartet. Und dann kam schon einer, ein ganz lustiger Mitarbeiter, mit, was ist es, so einer Riesenzange quasi. Also ich dachte mit einer Bergsteigerausrüstung. Genau, mit einer riesen Grillzange wollte ich schon sagen. Ja, also alles gut, der Zug fuhr weg und dann haben wir auch die Brille gefunden. Und die Dame war glücklich. Ja. Ja, die hatte natürlich einen Termin, das war natürlich dann ungünstig, aber so viel Zeit muss sein. Du hattest nicht nur einen Termin. Ja, aber Beistand, du hast also Beistand geleistet, es sollte dein Karma-Konto erhöhen. Genau. Ich muss nachher mal meinen Kontostand checken, meinen Karma-Kontostand. siehst du, wo du sagst, mit der Zange das erzählst, ich habe heute auch was gesehen mit einer Zange, da habe ich zwar keine Karma-Punkte für gekriegt, und zwar, du kennst doch die Leute, die auf der Straße mit einer Schubkarre, einer Schaufel und so einer Zange so Müll einsammeln. Ich glaube, die sind von der BSR. Und in Orange. Genau. Und auf jeden Fall, ich sah, als ich auf den Bus wartete, wie so ein Typ halt auf der anderen Straßenseite stand und da fiel ihm die Schaufel aus der Schubkarre auf den Boden. Was hat er gemacht? Er hat seine Greifzange genommen und hat mit der Greifzange die Schaufel, den Schaufelstiel sich rangeholt, weil er offenbar einfach keine Lust hatte, sich zu bücken. Ich fand's ja, aber ist doch praktisch. Ja, fand ich auch. Sah sehr witzig aus. der erste Gedanke, den man ja hat, wenn was runterfällt, ist, man bückt sich und hebt sich das auf und der hat in aller Seelenruhe, dachte, was macht er denn da? Nahm er seine Greifzange, nahm mit der Greifzange den Schaufelstiel, holte sich den hoch und legte die Schaufel wieder in die Schubkarre und die Greifzange hing er dann auch wieder an seinen Schubkarrengriff, genau. Ja, na, du kennst ja die 3-Sekunden-Regel, ne? Ist natürlich jetzt mit der Brille blöd, weil das waren 30 Minuten oder so. Echt so lange? Aber nee, nicht ganz. Es waren irgendwie 2 Züge, also müssten 10 Minuten gewesen sein. Irgendwie. Mhm. Ja, sehr schön. Schon. Ja, also an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal schöne Grüße. Ich hoffe, der Termin hat noch rechtzeitig geklappt. Ach so, geklappt. Ich dachte, du hattest einen Termin. Ja, ich hatte ja auch einen Zahnarzttermin, ja, aber ja. Ich habe alles noch rechtzeitig geschafft und sie auch. Achso, sie hatte sie auch, hatte einen, auch Termin. Einen Termin. Ja, okay. Hm. Ja. Verstehe. Ja, willst du deinen BSR-Mann nochmal grüßen? Nee, nicht. Kennst du ja nicht persönlich. Okay, gut. Na, Mensch, da sind wir fertig, oder? Nee, dann kommen wir jetzt zum... ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Warte mal, doch so grob. Naja. Ui. Ja, wir kriegen das schon genau, hin. Also das Gute ist, unser Thema macht es automatisch kurz, denn unser Thema heute ist Jahresrückblick 2019, wenn ich dich richtig verstanden habe. Finde ich ein super Zeitpunkt für einen Jahresrückblick und... Nennen wir es Halbjahresrückblick, weil das halbe Jahr ist ja so gut wie rum. Am 24.06. kommt dieser Podcast raus oder ist dieser Podcast erschienen und damit ist ja das halbe Jahr schon rum und das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man so überlegt. Ne? Schon wieder das halbe Jahr 2019 vorbei. Was ist eigentlich passiert in der Zeit? Das fragen sich so manche. Hast du für dich selber irgendeinen Rückblick? Es ist noch zu früh. Also es ist dir zu früh. Es ist tatsächlich so, ich müsste in mich gehen und reflektieren, um so einen Jahresrückblick zu machen. Es liegt einfach daran, dass ich so viel erlebe, dass ich da mal schnell den Überblick verliere. Kannst du gar nicht verarbeiten. Ja, ja. Ja. So geht es einem halt auch. Ne? Also man kann ja schon mal sagen, wir haben 9 Folgen Podcast genau, hinter uns. Genau, wollte gerade sagen, das ist eigentlich so das Highlight dieses Jahr. Ich weiß nicht mal mehr, wann wir angefangen haben dieses Jahr. In welchem Monat? Ja, im März haben wir angefangen. Im März. Ja. So ist es. Hättest du gedacht, dass wir 9 Folgen durchhalten? Ja, auf jeden Fall. Und es wären noch viele weitere. Dann mal gucken, ob wir unseren alten Rekord von, ich glaube, 150, nee, war das? Ja, über 100 waren es auf jeden Fall. Ob wir den alten Rekord gebrochen bekommen? Also eins ist, ja, das wird noch ein bisschen eins dauern. Ist Fakt, wir sind deutlich länger. Man wird halt nicht jünger und dann geht das alles ein bisschen langsamer vonstatten. Die Themen werden einfach viel tiefgründiger. Eben. Ja. Ne? Aber wie gesagt, also wir schaffen zwar die 100 Folgen, aber ich glaube, er macht der Flughafen Berlin-Brandenburg auf. Also meinst du, dass das dieses Jahr passieren würde? Würde ich schon mal sagen. Nächstes Jahr? Herbst nächsten Jahres. Ich bin mir da sicher, ich glaube da dran und mal gucken. Gut, aber dann schauen wir mal aber zurück. Aber das ist ja die Zukunft. Genau, wir reden nicht über die Zukunft, wir reden über die Vergangenheit, das ist irgendwie leichter. Ja, und man muss dazu sagen, wir haben natürlich versucht, irgendwie die Informationen seriös aufzutreiben und da haben wir eine interessante Seite bei Wikipedia entdeckt und haben uns da ein paar Sachen rausgepickt, weil alles aufzuzählen wäre natürlich jetzt zu wild, aber vielleicht für euch nochmal so ins Gedächtnis, um für euch ein paar Sachen ins Gedächtnis zu rufen. Wir haben mal die Kategorien so ein bisschen eingeteilt und ich weiß nicht, René, ich kann ja einfach mal anfangen und kannst ja ein, zwei Sätze dazu sagen. Ich bin heute nur Gast. Du bist heute nur Gast? Du Gastredner. Ich bin der Gastredner. Also, wenn man jetzt, wir fangen mal an mit Politik und Weltgeschehen, ne? Also hat man zum Beispiel am 12. Mai als Berliner das Jubiläum 70 Jahre Ende der Luftbrücke. Ja. Das wurde auch in Berlin absolut gefeiert und jetzt am Wochenende gab es auch diese Rosinenbomber. Ja, die Story ist ein bisschen komplizierter, was bei dir jetzt so einfach klingt. Da wurde gefeiert und da sind Rosinenbomber geflogen. Geplant war ja, dass diese Rosinenbomber zum Ereignis im Mai fliegen sollten, also an diesem Tag fliegen sollten. Soweit ich weiß, hatten die tatsächlich auch eine Landegenehmigung für Tempelhof. Und wenn ich mich nicht täusche, war das nachher zu teuer? Ich weiß nicht, ob 2000 Euro oder was gekostet, so ein Landeflug. Ich dachte ursprünglich, es ging nur um einen Flieger, aber es stellte sich ja heraus, dass es ja ganz viele waren. Genau. Dann war der Überflug geplant übers Brandenburger Tor, wäre eine coole Nummer gewesen. Das wurde ja dann nicht genehmigt. Dann war der Überflug, sollte dann irgendwo anders lang gehen. Und das ging ewig hin und her. Ich glaube, bis zum letzten Tag war es noch unklar, ob, wann und wo die überhaupt fliegen. Genau, also da gibt es auch verschiedene Berichte. Jeder wirft sich gegenseitig die oder sucht die Schuld beim anderen. Irgendwie es fehlt an Genehmigung oder Unterlagen wurde nicht genug eingereicht. Also da gibt es verschiedene Varianten, die man so liest. Ja, auf jeden Fall durften die nicht in Berlin landen, die Rosinenbombe. Ja. Also ich finde es ein bisschen schade, weil diese Luftbrücke halt für Berlin und speziell für West-Berlin auch eine richtig große geschichtliche Bedeutung hat. Ne? Man muss sich mal vorstellen, dass eine Stadt quasi eingekesselt ist und die Versorgung unterbrochen wird. Ne? Und dann machen sich irgendwelche amerikanischen Piloten es sich zur Mission, waghalsig über Berlin auf diesem Flughafen Tempelhof halt zu landen, um die Berliner, die ja, man muss dazu sagen, es war eine Besatzungsmacht, das heißt, die haben eigentlich den ehemaligen Feind mit Lebensmitteln versorgt, ne? Also da ist schon, ja, das ist schon auch ein emotional ziemlich starkes Ereignis für Berlin. Und die Geschichte Rosinenbomber, für die, die es nicht wissen, und nur um es ganz kurz einzuwerfen, hängt der damit zusammen, dass ein Pilot dann beim Anflug über Berlin Süßigkeiten abwarf. Ne? Und daher kommt dieser Begriff Rosinenbomber. Die ganze Geschichte kann man sich mal bei Wikipedia durchlesen oder man geht in eins der vielen Berliner Museen, die sich das zum Thema gemacht haben. Es ist eine sehr herzensberührende Geschichte. Genau, also es gibt ganz viele Dokumentationen darüber. Lohnt sich auch zu gucken, wer ein bisschen Film sehen will. Und es ist wirklich, wirklich traurig, dass man sowas nicht in den Griff bekommt, dass da irgendwelche Regularien stärker sind als eine doch so tolle, also ein tolles Event, ne? Auf jeden Fall, da gebe ich dir absolut recht, René. Ja, schade. Schade. Ja, aber es hat sich geehrt. Ich war leider nicht dabei. Ja, ich hab's auch, ich habe Videos zum 70. Zum 70. 70, ja. Genau, also es gibt so ein paar Videos im Netz, wo man sieht, dass wie diese Flieger halt über Berlin fliegen. Also jetzt bei diesem Ereignis jetzt im Juni, ne? Ja. Hm. Und sie flogen, wenn ich es richtig im Schirm habe, 500 Meter hoch über Berlin. Ja. Was sehr niedrig ist. Und was bestimmt sehr eindrucksvoll war. Definitiv. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, in Berlin herrscht innerhalb des S-Bahn-Rings natürlich ein generelles Flugverbot für Flugzeuge. Und da braucht man sowieso Sondergenehmigung, ne? Wenn man da irgendwie in die Richtung kommt. Wobei Tempelhof ja am Rand des Rings liegt, im südlichen Rand. An dieser Stelle für Leute, die jetzt sagen, oh, Flugzeug, cool, interessant, sei nochmal der Hinweis gegeben auf, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, die vierte oder fünfte unseres Podcasts. Da war das Thema Flugzeug und Fliegerei. Und Stefan, da ist immer noch ein großes, dickes, fettes Thema offen. Da will ich jetzt gar nicht... Auf jeden Fall, die Fortsetzung. Ja, da gibt es nämlich noch vieles Interessante zu berichten, wenn wir uns mal auf dem Schirm behalten. Das machen wir und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ja, politisch, was ist noch passiert im ersten Halbjahr? Spreche ich mal kurz an, ja noch recht frisch, der Skandal um den österreichischen Vizekanzler. Ne? Ja. Sagt ihr auch was? Nee. Und der Vizekanzler ist doch dieser junge Typ, wie heißt denn der? Kurz? Heinz Christian Strache? Nee, dann weiß ich nicht. Das ist der Vizekanzler von Österreich und der FPÖ-Chef. Mhm. Und was? Der ist zurückgetreten aufgrund des Skandals. Was war da für ein Skandal? Also ganz ehrlich, bei mir läutet da überhaupt nichts. Da ist doch ein Video aufgetaucht. Oh Gott, wo waren das nochmal? Siehst du, jetzt stehe ich nämlich auf dem Schlauch. Genau, da gab es doch so ein Video, wo er quasi gezeigt wurde, wie er sich mit einer, ich glaube, war es eine russische Oligarchin, da irgendwie bespricht. Korruption halt, okay, das Thema. Ne? Gut, betrifft uns aber jetzt nicht so. Nein, sind wir trotzdem nein, blöd. Das passiert natürlich, in Deutschland passiert sowas nicht. So, machen wir weiter. Wahl zum 9. Europäischen Parlament. Eine Wahl, die was gezeigt hat? Das ist ja noch gar nicht so lange her. Einige Überraschungen gab es. Ja, also naja, vielleicht auch nicht. Ne? Also ich glaube, was die Wahl gezeigt hat, ist, dass der alte Weg offenbar wenig Glaubwürdigkeit birgt. Aber das hat sich in den anderen Wahlen ja auch schon abgezeichnet. Und vielleicht auch eine Wahl, die ein bisschen aufrüttelt und die zeigt, wenn wir nicht aufpassen, dann ist ja bald Rambazamba. Wie Stromberg sagen würde. Dann läuft das Volk amok. Ja. Sozusagen, genau. Mit ihrem Wahlschein. Ja, dann politisch natürlich noch ein heißes Thema, ein Dauerthema. Und zwar am 7. Juni ist Theresa May zurückgetreten. Das ist das ganze Thema Brexit, was irgendwie eine Never-Ending-Story ist in meinen Augen. Ja, also ich glaube, das ist auch ein Thema, das wird es in die Geschichtsbücher schaffen. Da hast du manchmal das Gefühl, ja. Ich muss da mal an so einen, Witz denken. Und zwar, meine Frau, die macht mir, es gibt zwei Dinge, die meine Frau nicht an mir mag. Dass ich immer so direkt bin. Nee, Quatsch, was war das? Achso, genau. Es gibt zwei Dinge, die meine Frau nicht an mir mag. Dass ich ihr nicht richtig zuhöre und noch irgendwas anderes. Ja, den fand ich sogar gut. Wäre der jetzt noch lustig erzählt worden, wäre natürlich noch und besser. Und deshalb den Bezug zum Brexit zu kriegen, also man hat dann das Gefühl, da wurde auch nicht richtig zugehört. Ja, genau. Hey, wir stimmen hier über was ab. Hm, alles klar. Ja, worum geht's nochmal? Hm, genau. Genau. Ja, soviel zum Thema Politik. Terrormäßig natürlich auch ein böses Thema. Gab es am 21. April den Anschlag auf Sri Lanka oder in Sri Lanka, sagt man. Wo zahlreiche Menschen getötet und verletzt wurden. Das war aber glücklicherweise der einzige bis jetzt und das ist natürlich auf jeden Fall einer zu viel. Ja. Ich glaube, prinzipiell ist es so, dass wir sogar aktuell sicherer leben als sonst irgendwann. Uns geht es auch deutlich besser als sonst irgendwann, glaube ich. Man merkt das halt nur nicht. Naja gut, woran machst du das aus? Na, man hat nicht so viel zu meckern. Also ja doch, also wenn man nichts zu meckern hat, dann sucht man ja mal was. Ach, blödes Thema. Weil da weckt man die falschen Leute es gibt halt welche, die immer was zu meckern haben. Ja, na gut, das hast du sowieso. Und die finden die Leute, die nie was zu meckern haben, immer doof. Ja, naja. Katastrophen gab es aber und da haben wir noch ganz, ganz traurige Bilder im Kopf. Und zwar am 15. April gab es ja den Brand in Notre Dame oder von Notre Dame in Paris. Ja. Da ist natürlich eine super Attraktion niedergebrannt, aber ja. Die sind ja dabei, das wieder aufzubauen. Ja, irgendwie. Auch super tragisch. Und genau das ist dieser Punkt, wo jetzt wieder die, die sonst nichts zu meckern haben, zutage treten. Es gab ja ich will nicht übertreiben. Es gab einen Shitstorm bezüglich der Geldsummen, die da aufgebracht wurden, die offenbar für andere Ereignisse nicht aufgebracht werden. Ja, ist ein sehr zwiespältiges Thema. Aber da muss ich auch sagen, das ist auch so, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber so dieses, da merkst du halt diese französische Mentalität, ne? Ja, das Geld kam also ja nicht nur aus Frankreich, soweit ich weiß. Nee, aber so auch, also dieser Zusammenhalt, ne? Also das hat die Franzosen extrem geschockt und getroffen und die tun jetzt alles dafür, dass ihr Wahrzeichen da wieder zum Leben erweckt wird, sage ich mal, und weiterhin eine super Attraktion sein wird. Ne? Ja, kommen wir mal weg von der Politik und von Katastrophen, von Unfällen und Feuern. Wir kommen mal zur Kultur und Gesellschaft und da gab es ja am 8. März was Besonderes in Berlin zum ersten Mal und du erinnerst dich bestimmt. Ja, der 8. März ist der Internationale Frauentag und der war jetzt erstmalig ein Feiertag in Berlin, glaube ich nur. Und zwar deswegen in Berlin, weil Berlin tatsächlich zu den Bundesländern gehört, die die wenigsten Feiertage haben und nicht darüber meckern. Genau, Berlin hat 10 Feiertage insgesamt. Und die anderen, was hat denn Bayern? Nehmen wir mal Bayern, weil Bayern ist ja mal ganz vorne mit dabei. Na, Bayern hat doch auch diese ganzen kirchlichen Feiertage, sowas wie Heilige Drei Könige. Also wir behaupten jetzt einfach mal, dass Bayern mindestens 20 Feiertage hat. Ich glaube, die haben 15 oder 16, ne? Oder? Ich glaube ja, stand neulich irgendwo. Ja, aber richtig, wir können uns dann gewöhnen, dass der Frauentag jetzt auch ein Feiertag ist. Schön, da freuen wir uns natürlich drüber. Also meine Meinung dazu kann man ja mal sagen, es hätte es nicht gebraucht. Aber das ist jetzt wieder diese Meckerei, die du angesprochen hast. Ich finde es cool, also ich habe nichts gegen einen zusätzlichen Feiertag. Ja, natürlich. Also klar, es ist nett, braucht man nicht arbeiten, kann ausschlafen, ne? Aber naja, da hätte es, glaube ich, tausend andere Anlässe gegeben, wo man gesagt hätte, das wäre ein schöner Feiertag für Berlin gewesen. Ja. Ne? Gut. Wir hatten ja vorhin das Thema Luftbrücke, wäre ja auch ein toller Tag gewesen. Bestimmt, ja. Ja, ne? Aber egal. So, was haben wir noch? Okay, ja, als Berliner natürlich ein Event, 27. Mai, ganz besonders, ich glaube, da kannst du überhaupt nicht mitreden, René. Ich sag nur, und niemals vergessen, Eisern Union. Der erste FC Union ist zum ersten Mal in der Bundesliga. Ja. Also, und deswegen freuen wir uns auf die neue Saison. Also ich sag mal so, man kann sich ja vielen Themen entziehen, ne? Also gerade ja. Politischen Themen. Aber diesem Thema konnte man sich irgendwie nicht entziehen, weil es auf allen sozialen Netzwerken, die sind ja quasi amok gelaufen, heiß gelaufen vielmehr, die sozialen Netzwerke. Ja, ich fand, also als völlig Unbeteiligter dann, ja, wahrscheinlich verdient. Und ich finde es cool, dass sie das so gefeiert haben. Ja, schöne Sache. Auf jeden Fall. Und da, wie gesagt, wir sind gespannt, wie die neue Saison wird, wie sich der erste FC Union in der Bundesliga macht. Und wir freuen uns natürlich auf zwei geile Derbys. Ja, richtig. Das ist natürlich das Highlight für Berlin, was daraus entsteht, wird natürlich sein, ein Spiel Hertha gegen Union. Und da bin ich mal gespannt, was da hier in Berlin abgehen wird. Das, da bin ich auch gespannt und ich freue mich tierisch drauf. Ja, leider ist ja jetzt noch Sommerpause, aber die neue Saison kommt noch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, und nochmal nachträglich Gratulation an alle Unioner. An wen? An alle Unioner, sagt man das nicht so? Ach, alle Unioner. Ich habe Anne und Lona. Ja, und auch verstanden. Noch an Anne und Lona, an euch natürlich auch. An alle Unioner, an alle eisernen Fans. Genau, an die eisernen, ja. Rot-Weiß, ja. Rot-Weiß, sagt man so? Genau. Ist das so der, oder sagt man, was ist so der Schlagspruch hier? Na, Eisern Union, und H-O-E, niemals vergessen, Eisern Union. UNVEU. Genau. Ja, zum Beispiel. Nee, HOH natürlich nicht. Das war der andere Verein. Ach so, aber was ich dir empfehlen kann, ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her, da gab es mal eine Abstimmung unter den Fans und da wurde die Hymne vom ersten FC Union als beste Hymne. Ach so, wie ist die Hymne? Von Nina Hagen. Aha. Schon lange her, dass sie das produziert hat. Die Hymne Eisern Union, muss man sich mal anhören. Sieh mal vor. Und ganz ehrlich, kann ich nicht. Muss mal geben, sagen, wenn ich jetzt die Takte nachmache. Aus der Nummer bist du ja gut rausgekommen. Ja, ne, genau. Aber kann man sich anhören, gibt es auch auf der Seite vom 1. FC Union kostenlos zum Runterladen. Und also jeder, der mal im Stadion war und die Hymne gehört hat, das ist schon Gänsehaut pur. Ja. Ja? Und eine tolle Hymne, muss ich echt sagen. Wie ist denn das eigentlich? Union ist ja im Osten Berlins stationiert und Hertha ist im Westen Berlins stationiert. Wird es dann quasi so ein Ost-West-Ding? Naja, klar, das hat natürlich eine besondere Brisanz. Das ist so ein Ost-West-Ding und ein Lokalderby und da geht es halt um Prestige. Ja. Ne? Also ich hoffe, wenn die aufeinandertreffen, ist das sicher, dass die aufeinandertreffen oder sind die Spielpläne halt einfach so, dass gar nicht jede Mannschaft gegen jede spielt? Doch, jeder muss gegen jeden. Ach so, das ist so. Hm, okay. Ja, und wenn man Pech hat, muss man vielleicht sogar noch im Pokal mal antreten gegeneinander. Das heißt, das Derby ist uns sicher und wir hoffen, dass die Union und Hertha zwei Fans, Derbys, ne? Hin und Rückspiel. Dass die Union und Hertha Fans damit positiv umgehen mit diesem Geschenk, möchte ich mal sagen. Das hoffe ich. Das soll ein Fußballfest werden und nicht in negative Schlagzeilen. Ja. Geraten. Ja. Und es gab ja zum Thema Geschichte und Berlin, es gab ja sogar Überlegungen oder gibt Überlegungen, steht ja alles noch nicht fest, das Derby am 9. November stattfinden zu lassen. Weil der 9. November 2019 heißt natürlich, das wäre natürlich 30 wirklich Jahre krass, Mauerfall. Ja. Das wäre natürlich wirklich krass. Also das hätte schon noch, das wäre noch das i-Tüpfelchen auf dem Ü. Ja. Nee, da muss ich jetzt als Nicht-Fußball-Fan sagen, dass ich das schon sehr beeindruckend finde, ja. Da staune ich, René, dass du da so mit involviert bist. Ja, man fühlt ja da mit. Also, man muss ja kein Fußball-Fan sein, es gibt ja sowas wie Empathie, weißt du? Ich übe mich gerade ein bisschen in Empathie. Ich hoffe, das kommt rüber so. Das ist auch ernst gemeint. Der sympathische Verein aus Berlin-Köpenick, so muss man es ja einfach sagen. Ja. Ja, Stefan, ja. Wie fühlst du dich eigentlich, dass wir jetzt über Fußball gesprochen haben? Ich wollte gerade sagen, ich habe überlegt, spreche ich es an oder nicht? Ja, René, es ist super, wir haben jetzt einen Fußball-Podcast. Ja. Wir können gerne mal eine ganze Sendung drüber sprechen, ich habe da so viele Fragen. Und das sind nicht so blöde Fragen wie, warum rennen da 11 Leute im Ball hinterher? Ja. Ja. Na, es gibt ja, pass auf, weil du ja vorhin einen Witz erzählt hast, ne? Es ist ja gerade die Frauenfußball-WM. Oh, sag jetzt nichts. Und die Frage ist ja, aber der ist alt und flach, der Witz. Ja, wie nennt man die, die Chaoten beim Frauenfußball? Ne? Always Ultras. Boah. Okay, ja. Dann schnell nächstes Ereignis. Wir verlassen dieses dünne Eis und wechseln zum nächsten Thema. Ehrlich gesagt, hab ich keine größeren Highlights mehr auf meiner Liste. Es sollte ja auch nur ein kleiner Überblick sein. Aber vielleicht hat es euch ein bisschen angeregt, auch mal selbst euren eigenen Halbjahresrückblick zu passieren. Vielleicht mal zu überlegen, was ist bei euch im Leben so passiert im ersten Halbjahr. Vielleicht ganz gut, mal ein bisschen innezuhalten und zurückzublicken. Da möchte ich vielleicht auch noch einen kleinen Tipp geben. Also was ich oft mache ist, wir haben ja alle mittlerweile Handys immer griffbereit. Manche legen sie ja gar nicht mehr aus der Hand. Und wenn ich irgendwas erlebe, irgendwas Tolles unternehme oder so, dann mache ich da mal 1-2 Fotos. Und am Ende des Monats gehe ich durch diese Fotos durch und fasse die so zu, auf dem Handy, da gibt es ja Apps für, fasse die so zu kleinen Collagen zusammen und habe dann quasi zum einen, dadurch, dass ich diese Fotos zusammensuche, so einen kleinen Rückblick, was denn so gelaufen ist. Ne? Dann kann man darüber, da hält man manchmal dann noch inne und denkt nochmal drüber nach und freut sich drüber. Und zum anderen, also ich mache das in erster Linie, um mein Handy dann leer zu bekommen. Die Fotos synchronisiere ich natürlich wie der andere normale Mensch auch. Aber man muss die ja nicht dann ewig auf dem Handy behalten. Ich lösche die dann runter, außer diese Collagen. Und die Collagen habe ich dann eben auf dem Handy und manchmal gehe ich halt zurück und gucke nochmal durch die Monate durch. Wer mir privat auf Instagram folgt, der kennt diese Sammlungen auch. Die sind da zwar ein bisschen chiffriert visuell, also was da jetzt keine klaren Fotos sind, das habe ich natürlich auf dem Handy als echte klare Fotos. Und am Jahresende, und das habe ich jetzt erstmalig gemacht, mache ich von diesen Collagen sogar ein komplettes Fotobuch. Wow. Ne, und da hat man dann so einen tollen Rückblick. Also ich habe im letzten Fotobuch sind das, das hat glaube ich 30 Seiten oder so. Und in Summe sind das ungefähr 1000 verschiedene Fotos auf diesen 30 Seiten zusammengefasst. Und das ist halt schön dann, wenn man mal so einen Sprung in die Vergangenheit machen möchte und vielleicht auch, um sich bewusst zu machen, wie gut es einem eigentlich geht, ne, und was man alles so Tolles erlebt. Da lohnt sich das dann eben einfach mal da durchzublättern, um das wieder aufzufrischen. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ein tolles Hobby auf jeden Fall. Tolle Arbeit. Hobby ist das nicht. Das läuft halt nebenbei, ne? Und nein, ist es so ein Hobby, oder? Nein, das ist eine Angewohnheit. Ach so, okay. Ein Tick. Ein Tick, ja. Also kann ich euch empfehlen, probiert es vielleicht mal diesen Monat aus, den Rest des Monats. Da sind nicht mehr so viele Tage, das ist jetzt ein bisschen doof. Vielleicht wäre das was für den Juli. Genau, wenn ihr im Juli am Wochenende unterwegs seid, dann haltet doch mit einem Foto einfach mal dieses Unterwegssein irgendwie fest, ne? Und dann gibt es eine App, die heißt Fotor, einfach um euch gleich loslegen lassen zu können, damit ihr gleich alles an der Hand habt, um das zu machen. Da gibt es die App Fotor und mit der kann man dann, da gibt auch tausend andere Apps, glaube ich, es gibt viele so eine Collagen-Apps. Da zieht man dann, sucht man sich ein Raster aus, entweder 4, 5 oder 3 oder 6 Bilder und dann zieht man die da alle rein und dann hat man eine schöne Collage und die speichert man sie auf dem Handy. Und dann kann man sie vielleicht sogar noch, wenn man Familienmitglieder hat, die daran interessiert sind, kann man denen das noch zuschicken. Ja, macht mal damit, was ihr wollt. Ihr wisst ja, Teilen ist heutzutage sehr wichtig. Wir haben ja schon mal festgestellt, das Leben ist einfach zu schnelllebig und es ist einfach sinnvoll, ab und zu mal so ein bisschen zu jetzt wollte ich sagen resignieren, nein, einfach so ein bisschen mal sich, ja, zu reflektieren, eine Auszeit zu nehmen, treten, zu reflektieren, genau. Und ja, das ist auf jeden Fall was Sinnvolles, geht Richtung Entschleunigung, ne? Also auf jeden Fall ganz sinnvoll. Ja. Gute Idee von dir, René. Das Ding ist, die einen erleben halt so wenig, dass sie wahrscheinlich kaum Erinnerungen am Monatsende an irgendwas haben, und die anderen erleben so viel, dass sie halt da nicht mehr hinterherkommen. Gar nicht wissen, ja. Genau. Oder genau. Es ist halt einfach, wenn man manchmal im Leben auch so funktioniert, dass man immer nur einen Haken an alles macht. Ne? Man hakt immer nur Dinge ab und sobald die erledigt sind, sind sie aus dem Kopf. Das ist im beruflichen das ist Umfeld schade, bestimmt ja. ganz gut, ne? Aber das sollte man vielleicht im privaten Umfeld oder im privaten Leben nicht so handhaben. Um vielleicht so ein bisschen Wertschätzung auch aufzubauen und auch so ein bisschen Dankbarkeit. Ja, ganz genau. Ganz genau. Na? Ihr braucht mir jetzt für diesen Tipp nicht danken, probiert es einfach selber aus. Und ihr könnt uns ja eure Erfahrungen mal berichten. Richtig, sehr gern, sehr gern. Ja, René, dann würde ich sagen, sind wir ja schon fast durch. Ja, sieht fast so aus, wenn ich auf die Uhr gucke. Ja, auf jeden Fall. Also war doch am Ende doch ein reichlich informativer Podcast wieder. Aber wie gesagt, wie angedeutet, der nächste Podcast wird auf jeden Fall wieder Outdoor sein, und da freuen wir uns schon drauf. Und da erfahrt ihr dann auch, was es mit dem Vorhängeschloss auf sich hat. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Accessoire für diesen Podcast. Das müssen wir dann auf jeden Fall dabei haben. Und ihr könnt sehr, sehr gespannt sein, was wir da beide erleben. Habe ich das gut angeteasert? Ja, definitiv. Also besser hätte ich es auch nicht sagen können. Ich hätte mich vielleicht noch verquatscht und verraten, wo wir hingehen. Ne? Aber du bist halt der Profi, René. Ja, ich habe dafür lange geübt. Ich habe mir das alles so zurechtgelegt. Ja. Genau, du weißt halt, wie man teasert, ja. Ja. Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. War hoffentlich ein interessantes Thema für euch. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr in 2 Wochen wieder einschaltet. René, hast du noch was zu sagen heute? Ja, ich würde nur sagen, schickt uns irgendwie, weiß nicht, eine E-Mail an podcast@juba.de oder kommentiert auf Instagram oder schreibt uns eine Direktnachricht auf Instagram oder schreibt uns auf Twitter oder gibt einen Kommentar auf iTunes oder auf Google Podcast ab. Macht euch irgendwie bemerkbar und vor allem sagt uns, was euch interessieren würde, oder liefert uns irgendwelche Informationen, die wir vielleicht jetzt haben vergessen oder keine Ahnung. Ja, wir würden das gerne hier mit euch zusammen machen, deswegen weiter so. Genau. Dann werden wir zusammen noch eine Menge informativen Spaß haben. Davon gehen wir aus, ne? Also, ja, liebend gern, also her mit eurem Feedback, und dann könnt ihr auch zu den nächsten Folgen beitragen. Gut, dann würde ich sagen, dann schließen wir die Akte 09. Die Akte 9, 009, ja. Na, dieser Podcast ist Vergangenheit. Wir danken euch fürs Zuhören, freuen uns aufs nächste Mal mit euch, und danke, René, auch für deine Zeit, und danke, Stefan. Ja, nochmal sorry, dass wir so umdisponieren mussten, aber sonst wäre diese Folge nicht so geworden, wie sie heute geworden ist. Also in diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns in 2 Wochen. Alles klar, bis dann, tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Ah, hier ist das Mikrofon. Mein Mikrofon gesucht. So, nochmal runterschlucken und dann, noch einen Schluck Wasser und dann geht's los. Du läufst schon. Okay, diesmal auch ohne Klatschen, ich krieg das schon hin. Wirklich? Ja. Zur Sicherheit, nur zur Sicherheit. Okay, ich habe auch geklatscht. Hast du gehört? Ja, ich würde mir wünschen, dass du das dann auch übereinander legst. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Schickst du mir nachher wieder per WhatsApp das Konzept? Per WhatsApp? Nee. Diesmal nicht. Diesmal nach deinem Konzept, nicht nach meinem. Ich hab gar keins. Ich würde sagen, das ist jetzt ein bisschen Blindflug. Augenbinde, Motor an. Bei mir sieht es eigentlich ganz gut aus jetzt. Ja, bei mir auch. Bin ja schon lange fertig. Ich habe mich ja vorbereitet. Ja, ich hoffe. Wie, ich hoffe. Ich habe schon eine Wetter genossen. Aber ich habe mir jetzt keine zukünftigen Events aufgeschrieben, dann müsste ich vielleicht nochmal in die Seite gucken. Das ja, mach mal nebenbei auf, das wäre ja mal interessant. Da liegt der Mehrwert, nicht in Dingen, die schon passiert. Oh, ja, wir müssen in die Zukunft schauen. Assis, da fällt mir ein, ich habe noch Alkohol von Arbeit in der Tasche. In der Tasche von Arbeit? Ja, ich hab's auf Arbeit nicht ausgetrunken. Wir müssen unsere Alkoholreste mal mit nach Hause nehmen. Es war so viel, ne? Ja. Du hast gedacht, falls sich die Polizei anhält und nach Restalkohol fragt, kannst du denen noch was geben. Nee, wir haben doch eine Brauerei als Kunden und der war jetzt wieder da gewesen die Tage und hat ein bisschen Nachschub gebracht. Na, seid ihr besonders motiviert immer. Da wollte ich mal kosten, wie ein Karamellbier schmeckt. Ja, wahrscheinlich nach Karamell, schätze ich mal. Ich weiß nur, wofür wir das Schloss brauchen, ne? Bin ja nicht doof. Aber gute Story draus geworden. Genau. Ja, das wird, glaube ich, wirklich cool. Da wird es halt echt ruhig. Dann nehmen wir uns was mit, ein gespritztes Bier. Ja, kann man machen. Und dann trinken wir da setzen wir uns in die und trinken ein. Eieiei, Stefan, sag's nicht. Dafür würde ich dich gern abwatschen in dem nächsten Podcast. Überleg dir schon mal ein paar gute Argumente. Ich habe einen Zahnarzt erwidert. Nee, genießt du mal deinen Feierabend, weißt du, brauchst mir jetzt nichts schicken. Danke, Stefan. Du bist wirklich ein großzügiger Chef, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Echt? Ja. Ist das so? Du bist ein guter Chef. Wow. Unter dir macht man sich gern zum Sklaven, ja. Ja, ne, so wollte ich das sagen. Jetzt hat die Tür schon wieder geklappt, aber diesmal weiß ich, dass ein Mensch reinkommt, weil es klappert ein Schlüssel. Ja, dann möchte ich mich bei dir verabschieden. Wir hören uns in wenigen Tagen wieder. Bis dahin, Stefan, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, René. Gehab dich wohl. Bis demnächst. Mach's gut. Bis später. Tschüss. Tschüss. Gut. Wunderbar.